Hello and good afternoon. It is very difficult. Es ist schwierig, meine Geschichte in 40 Minuten zu erzählen, warnt Morris Rosen, etwa 150 Besucher des Holocaust-Museums in Washington. Eine Geschichte, die 1922 mit seiner Geburt als Moniek Rosen im schlesischen Dabrowa-Gornica beginnt. Rosen ist 86 Jahre alt und lebt seit vielen Jahren in Baltimore, unweit der amerikanischen Hauptstadt. Seine Augen sind hellwach und auch sonst wirkt er regelrecht fit. Rosen weiß warum. Übungen, 4-5 Mal die Woche, Kickboxing, Hip-Hop, Step-Aerobics. Rosen ist Holocaust-Survivor, ein Überlebender, der 2-3 Mal in der Woche vor Schülern und Studenten spricht, über die Judenvernichtung, über Orte wie Grünberg, Kretschamberg, Buchenwald, ob er das gerne tut? Nicht gerne, aber es ist meine Pflicht. Ich tue das für meine Kameraden, die haben das nicht überlebt und da muss ich das machen. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Er hat 5 seiner 9 Geschwister verloren. Mit eisernem Überlebenswillen hat Rosen in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs 2 Todesmärsche und 5 Lager überstanden. Wäre er heute an der Seite des Präsidenten, Rosen könnte ihm viel erzählen. Von Dresden zum Beispiel. 20. Februar 1945. Wir waren auf dem Todesmarsch aus Kretschenberg. Vom 5. Februar geschlafen auf Schnee. Alles. Der war mit verlaust und alles von nicht waschen, haben wir vertreten die Elbe. Alle ausziehen, waschen sich und die Wäsche waschen. Und es war so kalt, schrecklich. Wenn ich möchte anziehen, meine Hosen, gefroren. Vielleicht 400 Leute sind gestorben in 5 Tagen. Und dann, Tage später, März 45, die Ankunft in Buchenwald, als einige Häftlinge vom Lagerältesten gleich zu Beginn halb totgeschlagen wurden. Wir sind angekommen am March 45 nach Buchenwald. Ist doch bergauf nach Buchenwald. Der hat so geschlagen. Sie mussten gehen wie als Militärleute. In 1, 2, 3. Alle so geschlagen. The smell, where does the smell come? I went to see, my God, several rows of dead bodies. Rosen erzählt von unerträglichem Gestank, von Leichenbergen, von Kannibalismus und dem ewigen Hunger. In den Nachts, dieselben Leute, was die haben gestohlen, die Suppe, haben viele getötet, auf den Hals hingestellt und weggeklaut das Brot. Ich bin die ganze Nacht nicht geschlafen. Wenige Stunden vor Ankunft der Amerikaner wurde Rosen auf einen weiteren Todesmarsch gezwungen. Das Kriegsende erlebte er in Theresienstadt mit der Befreiung durch sowjetische Soldaten. Dass Barack Obama jetzt Buchenwald besucht, Rosen hat nichts dagegen, auch wenn der Präsident nicht viel sehen werde, sagt er. Er selbst war mit dem Roten Kreuz Ende der 90er Jahre noch einmal dort und er war enttäuscht. How can it be? You come see students, they're all laughing. Wie ist das möglich? Da laufen Schüler herum, lachen und haben Spaß. Dort wurden Abertausende ermordet. Alles, was man sieht, ist ein schöner Park, als wenn nichts geschehen wäre. Das Krematorium immerhin, das steht noch. Like nothing happened, like a beautiful park. Only with the crematorium. Auch sein Publikum im Holocaust-Museum wird nach fast einer Stunde unruhig. Teenager tuscheln, Handys klingeln. Morris Rosen und seine Geschichte, für sie sind es Splitter aus dem letzten Jahrtausend. Dabei gehören sie zur letzten Generation, die von Zeitzeugen angefleht werden kann. Please, you see what happened when prejudice. Ihr seht, was Vorurteile auslösen können. Denkt an Ruanda, an das ehemalige Jugoslawien, an Darfur. Ihr könnt es verhindern. Es darf nie wieder geschehen. What was going on in Yugoslavia? You see what's going now in Darfur. You, the generations, that they can prevent this. And please, don't let it happen again.